Ja, Spo, magst du dich mit mir nicht auf ist aber. Ja, das kommt auch wohl nie vor, ich habe nicht fast mal Geld da. Leute, die kein Asthma haben, mit dem Inhalator dann besser atmen können. Also ich frag mich, ob sie mit dem Thailand-Fieber durchschnittlich gut atmen können. Ich habe nicht 20 Mark Geld da. Ich hab Purple Haze dabei.